Aus Anlass des 71. Jahrestages der Besetzung Südkoreas durch die amerikanischen Aggressionstruppen kritisierten das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Sozioideologie-Studiengruppe am 5. September in einer gemeinsamen Erklärung die fortdauernde militärische Präsenz der USA in Südkorea.